In Diskussionen kommt man häufig an einen Punkt, an dem alle Argumente ausgetauscht wurden und trotzdem beide Seiten meinen, im Recht zu sein. Das kann daran liegen, dass es für wenige Probleme eine allgemeine Musterlösung gibt. Oft steht der Konfliktbewältigung allerdings ein weiterer Faktor im Weg: die fehlende Fähigkeit, die eigene Position zu überdenken und sich ein Irrtum einzugestehen. Ich bin ein wandelnder Fehler und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ja, wir sind alle mit Mängeln und Macken behaftet. Das heißt allerdings nicht, dass man diese zwangsläufig zu liebenswerten Eigenarten erklären und sie schönreden sollte. Ich kann manchmal auch nur echt schwer Fehler zugeben. Und da ist der gute André bei weitem nicht der Einzige. Der Hinweis auf eigene Fehler ruft oft eine unangenehme Spannung hervor. Hallo, kognitive Dissonanz. Eine starke Dissonanz entsteht insbesondere bei einer Gefährdung des stabilen, positiven Selbstkonzepts. Wenn also jemand Informationen bekommt, die ihn als dumm, unmoralisch oder irrational dastehen lassen. Zum Umgang mit dieser Spannung gibt es mehrere Möglichkeiten. Sally hat ein Video von mir kommentiert und meine Kritik an André Teilzeit etwas relativieren wollen. Daraufhin habe ich, höflich wie ich bin, geantwortet. Weil Sally ein selbstbewusster, selbstreflektierter Typ ist, fällt ihm dann auch nicht weiter schwer, Folgendes zu schreiben. Ich habe nochmal meinen Kommentar gelesen und kann es nicht fassen, dass ich solche Fehler reingemacht habe. Fehler zuzugeben ist also manchmal gar nicht so schwer. Sorry Bleilo, was für Fehler? Zeig erstmal deine Fresse, du Spaß, bevor du über andere redest. Und könntest du auch mal aufhören, am jeden Satzende eine fallende Intonation zu machen? Heute bin ich tatsächlich in Beate Use-Laden gegangen und hab mir einen Dildo gekauft, den ich mir danach rektal einführen werde. Bleibt logisch. Was ist daran logisch, du Spast? Okay, aber trotz Sallys Oscar-reifer Performance ist vermutlich jedem klar, dass das nur ein Scherz war. Aber es gibt Leute, die ähnliche, unangemessene Reaktionen tatsächlich ernst meinen. Besonders wenn das Thema für die Betreffenden eine große Tragweite hat. An dieser Stelle wäre Susie Grime natürlich ein Paradebeispiel für den problematischen Umgang mit kognitiver Dissonanz. Aber weil ich der guten Dame bereits 2 Videos gewidmet habe, klammere ich sie hier einfach raus. Werfen wir also stattdessen einen Blick auf diesen Tweet. Es zählt der gesellschaftliche Kontext, in dem ca. 60% der Frauen in Deutschland Gewalt erlebt. Sicher, muss man nicht alles relativieren und ich hätte den Satz an sich auch unkommentiert stehen lassen. Stände dahinter nicht das Jammerlappen-Hashtag, mehr als Deko, was auf besondere Benachteiligung von Frauen hinweisen soll. Vor diesem Hintergrund habe ich mich dann zu folgendem Tweet hinreißen lassen. Das ist kein frauenspezifisches Problem. Nach polizeilicher Kriminalstatistik 2015 sind die Opfer von Körperverletzungen zu 62,7% männlich, von Mord sogar 68,2%. Was unweigerlich passiert, wenn man Fakten in eine Echokammer reinruft, ist natürlich nichts Neues. Die Schotten werden dicht gemacht. Und damit meine ich nicht, dass man der Bevölkerung im Norden Großbritanniens Unmengen an Whisky ausschenkt. Das Blocken von Informationen ist eine weit verbreitete Scheinlösung für kognitive Dissonanz. Die gedankliche Isolation begünstigt dabei ein verzerrtes Selbst- und Weltbild. Empfindet man etwas als so provokant, dass man es nicht ignorieren kann, versucht man dieses Weltbild zu verteidigen und verrennt sich dabei aufgrund von emotionaler Gebundenheit und logischen Trugschlüssen oft in Widersprüche. Beispielhaft sehen wir das unter Persiaks Video Religion ist Scheiße, in dem sie trotz des provokanten Titels relativ differenziert und ehrlich darüber redet, was sie an Religion stört. Muslime sind nicht alle Terroristen, ist ein häufiger Kommentar. Erstmal muss man festhalten, dass nicht alle generell kein Argument ist. In dem Fall von Persiaks Video ist dieser Einwand besonders absurd, weil das Wort Terrorist im kommentierten Video genau 0-mal vorkommt. Um den Punkt, der Islam sei gefährlich, zu widerlegen, schreibt hier jemand: Weißt du, was die gefährlichste Religion im Koran sagt, beziehungsweise Gott? Wer eine Person tötet, hat die ganze Menschheit getötet. Und ganz ehrlich gesagt, die friedliche Botschaft dieser Aussage wäre vermutlich besser angekommen, wenn sie nicht von einem "Wir sehen uns in der Hölle wieder" gefolgt wäre. Um weiter für die Friedlichkeit der eigenen Ideologie zu werben, schreibt die gleiche Person weiter unten: Hier reißt du deine Klappe auf, weil du hier in Deutschland lebst und deine Sexualität ausleben darfst. Aber in strengen islamischen Ländern würdest du es nicht tun, aus Angst. Als wäre Bedrohung und Einschüchterung ein gutes Argument. Und bei verbalen Auseinandersetzungen bleibt es dabei leider nicht immer. Die gewalttätigen Reaktionen auf Mohammed-Karikaturen sind da ein trauriger Beweis für. In einem wesentlich geringeren, aber trotzdem bedenklichen Ausmaß findet ideologisch geprägte Gewalt auch in den USA statt. In den Tagen nach der Wahl demonstrieren Menschen, verursachen Sachschäden und gehen teilweise sogar gewaltsam gegen politische Gegner vor. Why are you guys doing that? Fuck Donald Trump, nigga! Why? Fuck Donald Trump, nigga! Fuck, fuck that cracker! He's a racist, fuck! He's a racist. Leute belügen sich selbst, versammeln sich in fragwürdigen Ideologien und bestärken sich gegenseitig in ihren Ansichten. Wer ein Leben lang andere Meinungen ignoriert, ist überfordert und reagiert gewaltsam, wenn er ein Ereignis, wie zum Beispiel eine Präsidentschaftswahl, nicht ignorieren kann. Die unvermeidbare Konfrontation mit weltlichen Tatsachen fällt Leuten schwer, die bisher nur in ihrer eigenen Welt gelebt haben. Plötzlich bekommt die Echokammer Risse und es fließen dicke Krokodilstränen, weil die Realität von außen herein scheint. Und dennoch ist man davon überzeugt, im Recht zu sein und für das Gute zu kämpfen, weil man sich selbst und das eigene Handeln nicht kritisch betrachtet. Sometimes it sucks to look into a mirror. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich selbst durch kritische Reflexion zum Umdenken bewegen können. Durch sein Ego sollte man sich nicht davon abhalten lassen, eigene Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Denn wenn man sie entgegen aller Logik verteidigt, verheddert man sich letzten Endes nur in etwas, aus dem man immer schwerer herauskommt. Also Freunde, bleibt logisch. You are a joke for me, but I'm not joking anymore. When I meet you, I leave my emotions at the door. Who do you think you are? You want to intimidate me, but you just make me laugh.